der Nacht schallt in sein Ohr, durch heulende Winde nur erst geschreckt, heller Stimmen lauter Klang. Die warme Stube zeigt den Namen des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im troten Kreis, den Abend zu verkürzen mit leichter Arbeit und Gespräch. Am Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter, zu Kerb und Reise fliegt die Weidengärt. Und Netze strickt der Sühne muntre Haufe dort. Am Raken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter, und ihren Fleiß beliebt ein ungekünstelt frohes Lied.